Einheit 15. C. Übung 1a. Ja, bitte? Guten Tag. Mein Name ist Sira Mesuet. Heute ist mein erster Tag. Mein Chef hat mir gesagt, dass ich zuerst ins Personalbüro kommen sollte. Guten Tag, Frau Mesuet. Schön, dass Sie gleich gekommen sind. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Einen Moment. Ja. Hier habe ich Ihre Unterlagen. Ihren Arbeitsvertrag haben Sie ja schon unterschrieben. Ja. Ich bräuchte noch Ihre steuerliche Identifikationsnummer. Haben Sie die mitgebracht? Ja, hier, bitte. Gut, sehr gut, vielen Dank. Ich muss noch einige Daten für das Finanzamt eintragen. Ihr Geburtsdatum ist der 1. August 1989, richtig? Ja, richtig. Sind Sie ledig oder verheiratet? Ich bin ledig. Haben Sie Kinder? Nein. Gut, dann trage ich Sie in die Steuerklasse 1 ein. Steuerklasse 1? Das verstehe ich nicht. Sie wissen ja, jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer muss in Deutschland Steuern an das Finanzamt zahlen. Klar, das weiß ich. Wie hoch die Steuern sind, hängt auch davon ab, in welcher Steuerklasse man ist und wie viele Kinder man hat. Wie viele Steuerklassen gibt es denn? Insgesamt 6. Die Steuerklasse 1 ist für Ledige, Steuerklasse 3 ist zum Beispiel für Verheiratete. Verstehe. Noch eine Frage. Sie zahlen keine Kirchensteuer, oder? Nein. Gut. Vielen Dank für die Informationen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start bei uns. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.